Ja, mit 8 bist du zu deiner ersten Schwester gegangen, bis um dein 17. Lebensjahr hast du in deine zweite Heimat gelebt. Wie ist die Stadt denn nochmal? Narok, Narok. weg Und von. da hast du dort gelebt und gingst du auch in die Schule? Da ich habe in Schule gegangen, High School, in eine katholische Schule, denn von vor bis Ende High School. Jetzt bin ich raus von Narok. Von Naruk, da warst du 17. Ja. Denn ich bin umgezogen nach Kitale, wo meine Schwester, andere Schwester war. Und da ich habe vor erst mal ein Jahr gearbeitet, als Tigerl in ihrer Arbeitsplatz. Denn ich bin angefangen mit College und dann ich konnte nicht weiter lernen, da bin war auch kleine Dorf, denn ich bin umgezogen in Nairobi. Aber davor, kurz zu ihr, diese Zeit sind 4, 5 Jahre bei deiner zweiten Schwester. 4 Jahre. 4 Jahre. Wie war denn die Beziehung zu ihr? Ich kann sagen, auch ich war nicht für mich selbst, ich war nicht einfach Person, wenn ich bin eine Person, ich weiß, was ich musste und ich gehe vor, was ich musste. Und unsere Kultur ist so, wenn eine klein ist, muss immer holen von dieser älteren Schwester oder älteren Bruder. Und das bekommt, wo man sagt, nein, ich musste das machen. Und wenn so man entschieden und fest entschieden, mag auch die anderen nicht glücklich. Man muss in unserer Kultur immer hören, was die Älteren sagen. Ja, und die zweite Schwäche war immerhin besser. War besser, alle, sie war gut zu mir. Ist nur, mein Charakter war auch stark zu dir. Und das war ge gegen unsere Kultur oder unsere Gesellschaft. Dass, wenn einer ist klein, muss nur jetzt sagen, ja, aber muss nicht ihre Meinung aussagen. Und das auch, sie haben Schwierigkeiten auch zu verstehen das. Und auch für mich, sie war lieb zu mir. Meine Schwester, sie war alle lieb zu mir. Erzähl ein wenig darüber, wie die Entscheidung, die zweite Entscheidung mal fiel, doch die zweite Heimat zu verlassen und weiter nach Nairobi zu gehen. Wie fiel diese Entscheidung? Für mich ist so bis heute, ich habe Freunde von diese alle, wo ich habe gesagt, es ist meine Heimat. Ich habe viele Freunde bis heute. Ich habe die kennengelernt in Narok. Und dann, ich bin in Kitale. Ich habe noch Freunde bis heute, und sie sind in Deutschland. Sie glauben, dass ich bin geboren da. Aber ich war noch neu. Ich war richtig integriert in jeder Stadt, wo ich habe gewohnt. Wo ich bin gewohnt. Aber da hast du wenig gearbeitet, auf dem Land, du hast was anderes gemacht. Ich habe Ausbildung für Tierarzthelferin in diese Platz für die zweite Schwester. Und ich habe da gearbeitet auch mit dem Bauer. Er ist aus Niederland. Ich habe Ausbildung bei ihm gemacht und noch gearbeitet. Sie sind 4 Jahre. Ein Jahr als Tigerl bei meiner Schwester Büro und dann 2 Jahre vor Tierarzthelferin und ein Jahr gearbeitet. Was für Tiere hattest du dort zu pflegen? Sie sind nur diese Haustiere alle, aber viele waren Kuh und wie heißt Horse? Pferde, also Pferd. Er hatte viele und ich habe da gearbeitet und auch gepflegt. Geritten hast du, bist du auch auf Pferde da drauf? Nein. Nein. Diese war nur für Schule. Diese haben bezahlt zu zu reiten, ja. Das aber nicht. Und es war eine sehr schöne Zeit mit Tierpflegern. Da war gut. Tierpfleger. War gut und auch war andere Erfahrung. Und da ich habe gearbeitet. Und dann, bevor in Nairobi, von Kitale, ich bin auch gelandet an die Stadt, kleine Stadt heißt Naivasha. Und da auch ich habe gearbeitet mit Mexikaner Bauer. Und war nur 8 Monate. Und dann ich habe gesagt, langsam, ich wollte noch mehr lernen. Und ich bin umgezogen zu Nairobi. Sag mal das Jahr zu dieser Fahrt, dieser Gang nach Nairobi. Nairobi, ich bin umgezogen 2000.